Português do Brasil. Copacabana. Polizist. O policial. Bus. O ônibus. Schnell, brasilianisch und portugiesisch. Rápido. Haltestelle. A parada. Hinter, brasilianisch und portugiesisch. Atrás de. Gebäude, brasilianisch und portugiesisch. O prédio. Ende heißt in beiden Ländern. O final. Ankommen ist in beiden Ländern. Chegar. Ich habe verstanden. Brasilianisch und Portugiesisch. Entendi. Verstehen. Brasilianisch und Portugiesisch. Entender.